Am 20. und 21. Juli gab es in Pjöngjang ein Landesseminar für Wissenschaft und Technik der Bergbauindustrie mit Ausstellung unter Veranstaltung vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Daran nahmen teil die Funktionäre, Lehrer, Forscher, Techniker und Doktoranden verschiedener Einheiten wie des Ministeriums für Erzbau, des Zentralen Instituts für den Bergbau, der Staatlichen Akademie der Wissenschaften und der Technischen Universität Kimse. Im Seminar und in der Ausstellung wurden den Teilnehmern, die ausgezeichnete Dissertationen vorlegten, die Bescheinigungen und Preise verliehen.